Zunächst einmal möchte ich Sie und euch herzlich begrüßen und ich freue mich, dass Sie alle, das ist jetzt nicht so zahlreich, wie in meinem Manuskript vorgeschrieben habe, das, aber hierher gefunden haben. Trotz EM-Konkurrenz und der schweren Konkurrenz durch akademische Großstars wie Judith Butler, um mit uns über das Verhältnis der Sozialdemokratie zum Antisemitismus in ihrer 150-jährigen Geschichte und über ihr Verhältnis zum Staat Israel seit dessen Gründung vor 68 Jahren zu diskutieren. Um mich selbst kurz vorzustellen, bevor ich gleich die Referenten oder Referentinnen vorstelle, mein Name ist Johannes Platz und ich repräsentiere die Deutsch-Israelische Gesellschaft AG Bonn am heutigen Abend hier. Sie fragen sich, oder ihr fragt euch jetzt sicher, was sucht die Arbeitsgemeinschaft Bonn, der DIK in Köln? Diese Frage muss ich gelegentlich beantworten und die Antwort ist aber einfach. Die Bonner Arbeitsgemeinschaft der Deutsch-Israelischen Gesellschaft repräsentiert aus Tradition und schon seit vielen Jahrzehnten innerhalb der Bundes-DIK auch die Kölner Mitglieder. In Kürze möchten wir den Versuch starten, eine Kölner Arbeitsgemeinschaft aus der Taufe zu heben. Dann wird es jedenfalls nicht mehr diesen Disclaimer am Eingang der Veranstaltung geben, warum die Bonner AG hier in Köln immer so auftritt. Aber ich möchte jetzt zum Thema kommen. Über die politische Linke und ihr Verhältnis zum Antisemitismus und auch über den linken Antisemitismus wurde in den vergangenen Jahrzehnten viel geforscht und eifrig diskutiert. Auch über das Verhältnis zu Israel wird dabei viel gesprochen. Selten wird dabei aber einmal von der Sozialdemokratie gesprochen. Meistens geht es um die Linke, vorher PDS oder Linkspartei, deren Positionierung zum Antisemitismus und zu Israel seit den 2000er Jahren besonders eifrig und immer mit deutlichem Gegenwartsbezug in der Debatte stehen. Gelegentlich geht es um die Vorläuferparteien der Linkspartei, die SED und die KPD, etwa bei Thomas Hauri und Olaf Kistenmacher, um die Politik der DDR, jüngst bei Jeffrey Herf. Manchmal geht es um die Grünen, kurz nach ihrer Gründung und die Debatten zwischen ungefähr den Jahren 1982 und 91. Es ist aber ein Verdienst von Samuel Salzborn, einem Antisemitismusforscher und Professor an der Universität Göttingen, der aktuell sehr um seine Professur kämpft, weil er einen Zeitvertrag hat und die unmögliche Universität Göttingen ihm diesen Vertrag nicht verlängern möchte. Das Verdienst von ihm ist einmal in einem Sammelband, anders als so die übrige Antisemitismusforschung das in Deutschland macht, einmal auf den Antisemitismus in deutschen Parteien, und zwar in beinahe allen parlamentarisch vertretenen Parteien in Deutschland herausgegeben zu haben. Da werden die CDU und CSU, die FDP ganz besonders, die SPD, die Piraten und mit Ausnahme der AfD einmal in diesem Sammelband unter die Lupe genommen. Einer der Autoren dieses Sammelbandes ist heute bei uns zu Gast, nämlich Sebastian Vogt, und wird das wechselvolle Verhältnis der SPD zum Antisemitismus beleuchten, das auch mit einem Aufsatz in diesem Sammelband gewürdigt ist. Die beiden ReferentInnen werden kurze Inputs geben. Dr. Sebastian Vogt wird den Zeitraum bis 1945 bearbeiten und dabei das Verhältnis der SPD zum Antisemitismus behandeln. In diesem Zeitraum war die Sozialdemokratie vor allem eins auch eine starke Gegnerin des Antisemitismus. Allerdings waren die Genossinnen und Genossen auch nicht frei von dem die Gesellschaft prägenden Ressentiment. Insbesondere der unterstellte Zusammenhang zwischen Juden und Kapitalismus führte auch unter sozialdemokratischen Genossinnen und Genossen zu einer bisweilen fehlerhaften Analyse des Antisemitismus und einer Verschätzung der Gefahren, die von diesem gesellschaftlich virulenten Phänomen ausging. Der andere Punkt, den wir beleuchten möchten, ist das Verhältnis der Sozialdemokratie zu Israel. Dr. Christina Meyer wird sich mit dem Zeitraum nach 1945 befassen und das Verhältnis der SPD zu Israel behandeln. Die Sozialdemokratie stand für eine Verständigung mit Israel und einen offensiven Umgang mit der Vergangenheit. Auch zu vergangenheitspolitisch unbelasteten Führungsfiguren wie Bundeskanzler Willy Brandt waren die Beziehungen Israels nicht immer spannungsfrei, da die SPD für einen Ausgleich mit der PLO und der Fatah eintraten, als diese durchaus noch problematische Züge als Terrororganisationen zeitigten. Auch die Bemühungen um einen Ausgleich der Positionierungen zu Israel und zu den arabischen Staaten und eine deutliche an Interessenspolitik in der Außenpolitik orientierten Außenpolitik stellten die Solidarität mit Israel gelegentlich in Frage. Jedenfalls behauptet das in jüngerer Zeit in Publikationen, etwa in der Welt, der Münchner Professor an der Bundeswehr-Universität Michael Wolfson. Und auf der anderen Seite hat Wolfgang Schmidt von der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung eine Abhandlung erarbeitet, die diese These, die Michael Wolfson im Zusammenhang mit der Vorgeschichte des Yom Kippur-Kriegs 1973 aufgestellt hat, nämlich, dass Willy Brandt nicht ausreichend zwischen den arabischen Staaten und Israel vermittelt habe. Dies wird bei Wolfgang Schmidt differenzierter unter die Lupe genommen und ich denke, eine kleine Bemerkung wird auch im Vortrag von dir zu dieser Kontroverse fallen. Es ist jedenfalls eine in den vergangenen zwei Jahren interessante kleine außenpolitische Kontroverse gewesen. Aber auch unter Bundeskanzler Helmut Schmidt, der im Zweiten Weltkrieg bekanntlich ein Wehrmachtsoffizier war, spitzten sich gelegentlich Spannungen zwischen Israel und der BRD zu. Ich möchte Ihnen jetzt noch, bevor ich den beiden Referenten das Wort gebe, den Referenten und die Referentin vorstellen. Sebastian Vogt, Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte in München, wurde an der Universität Leipzig bei Dambina mit einer Arbeit über den jüdischen Mai 1968 in Frankreich promoviert. Einer gedächtnisgeschichtlichen Studie über das Verhältnis dreier prominenter jüdischer Akteure zur NS-Vergangenheit und zur gedächtnisgeschichtlichen Auswirkung dieser NS-Erfahrung auf ihr Engagement im Mai 68 und darüber hinaus. Sebastian Vogt rekonstruiert in seiner Dissertation die Lebenswege der französischen Linken Pierre Goldmann, Daniel Cohn-Bendit und André Glucksmann im Nachkriegsfrankreich. In seiner Studie zeichnet er die Lebenswege der drei wichtigsten Aktivisten, nicht der wichtigsten, der drei wichtigen Aktivisten des Pariser Mai 68 eingebettet in eine jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts nach, die auch die NS-Erfahrung mit Besatzung und Verfolgung in ihrer transgenerationalen Weitergabe thematisiert. So werden die Lebenswege der Elterngeneration mit Bezügen zu ganz unterschiedlichen Lebenswelten, Deutschland, Polen und dem Habsburger Reich, hergestellt und rekonstruiert. Ideen und erfahrungsgeschichtliche Betrachtungen zu Kommunismus, Zionismus, dem antifaschistischen Engagement der Elterngeneration und dem Widerstand gegen die deutsche Besatzung werden mit den Politisierungen des Mai 68 in eine Beziehungsgeschichte gesetzt. Christina Meyer auf der anderen Seite ist wissenschaftliche Geschäftsführerin des Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts und wurde an der Universität Jena bei Norbert Frey über das Verhältnis der Sozialdemokratie zur NS-Vergangenheit promoviert und hat sich dabei intensiv mit der Nachkriegsgeschichte der Sozialdemokratie befasst. Sie beschreibt in ihrem Buch die Geschichte einer Gratwanderung, die die deutsche Sozialdemokratie im Umgang mit den Hypotheken des Dritten Reichs durchmaß. Beim Neuaufbau der bundesdeutschen Gesellschaft waren die aus Haft und Emigration zurückgekehrten Funktionäre auf die Mitarbeit von Millionen ehemaliger Volksgenossinnen und Genossen angewiesen. Christina Meyer zeichnet den Umgang der deutschen Sozialdemokratie mit der NS-Diktatur bis 1990 nach. Sie fragt dabei nach der Bedeutung von Widerstand und Verfolgungserfahrung und nach dem Beitrag zur politischen, juristischen und gesellschaftlichen Aufarbeitung des nationalsozialistischen Massenverbrechens, der Auseinandersetzung aber auch mit Antisemitismus und Rechtsextremismus. Und dabei beschreibt sie eben auch die eben erwähnte Gratwanderung zwischen einem Streben nach gerechter Aufarbeitung und dem Bedürfnis einer immer auch problematischen inneren Versöhnung der deutschen Gesellschaft. Wenn ich jetzt damit meine Bemerkungen enden lasse, möchte ich noch zwei Bemerkungen machen. Wir werden das jetzt so machen, dass beide Referenten ungefähr in einem 20-minütigen Input kurz ihre Thesen darstellen. Einmal zur Geschichte der SPD, des SPD-Verhältnisses zum Antisemitismus bis 1945, dann das Verhältnis zu Israel im Besonderen nach 1945. Und das Letzte, was ich noch machen möchte, ist schon an dieser Stelle meinen Dank aussprechen an unsere Kooperationspartner und Partnerinnen. Die Juso-Hochschulgruppe hat uns organisatorisch unterstützt und meinen Vorstandskollegen im Vorstand der Deutsch-Israelischen Gesellschaft AG Bonn, die aus Bonn nicht alle anreisen können, das machen immer die Kölner Mitglieder, dann die Organisation, aber für die organisatorische Unterstützung und ebenfalls für organisatorische Unterstützung danke ich dem Bündnis gegen Antisemitismus Köln. Und damit gebe ich jetzt erstmal in der Chronologie der berichteten Ereignisse Sebastian das Wort. Ja, vielen Dank, Hannes, für die Einführung. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass Sie und ihr heute trotz der erwähnten Konkurrenz hierher gefunden habt. Die Aktualität der Problematik des heutigen Themas zeigt sich meines Erachtens gerade vor allem auch in einem anderen Land, und zwar die ganze Debatte, die in der Labour Party in Großbritannien abläuft, was nochmal die aktuelle Dimension deutlich macht. Das haben viele von Ihnen und euch wahrscheinlich mitbekommen, dass mit Jeremy Corbyn, einer der linkesten Labour-Vertreter, zum Parteichef gewählt wurde. Und Jeremy Corbyn ist bekannt dafür, dass er Hamas und Hisbollah als Freunde im antiimperialistischen Kampf bezeichnet hat. Und es gab verschiedene Skandale in den letzten Wochen und Monaten, weil nämlich eine Labour-Abgeordnete, Nassim Shah, auf Facebook einen Post gemacht hat und gesagt hat, Israel solle eigentlich in die USA verlagert werden. Also Israel auflösen, und in den USA gäbe es ja genug Platz und man könne Israel ja einfach verlagern. Daraufhin gab es sehr heftige Kritik, auch innerparteilich, gegen linken Antisemitismus. Ihre Mitgliedschaft wurde suspendiert. Es gab aber auch sehr prominente Unterstützer, und zwar allen voran Ken Livingstone, der ehemalige Bürgermeister von London. Und Ken Livingstone hat nicht nur Shahs Position verteidigt, sondern hat sich dann auch in einem Interview zu der Aussage hinreißen lassen, dass Hitler, bevor er verrückt geworden sei, he became mad, den Zionismus unterstützt und Juden nach Israel geschickt habe. Also abgesehen davon, dass Israel zu dem Zeitpunkt noch nicht existiert hat, was historisch natürlich komplett falsch ist, verweist Livingstone auf eine vereinzelte Kooperation von verzweifelten zionistischen Aktivisten, die versucht haben, durch Kooperation mit offiziellen NS-Stellen Juden aus Deutschland herauszubekommen. Daraus aber eine Wesensverwandtschaft zwischen Zionismus und Nationalsozialismus abzuleiten, wie Livingstone implizit tut und wie es in der Linken auch nicht selten getan wird, ist unlauter und historisch an den Haaren herbeigezogen. Sie und ihr kennen wahrscheinlich auch die ganzen Debatten in der deutschen Linken, die Hannes auch schon erwähnt hat, die hoch emotional geführt werden, die immer mit Beschimpfungen und Verwerfungen enden. Die ganze Debatte in der Linkspartei, das Agieren des Bundesarbeitskreis Shalom hat für einiges Aufsehen gesorgt. Und die Frage, die immer dahinter steht, ist die nach dem Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Israelkritik. Und es ist irgendwie banal, und trotzdem weise ich immer darauf hin, dass natürlich nicht jede Kritik an Israel antisemitisch ist, aber es einen sehr engen Zusammenhang gibt zwischen den beiden Phänomenen Antisemitismus und Israelkritik beziehungsweise israelbezogenem Antisemitismus. Ganz aktuell war jetzt die Debatte anlässlich des 1. Mai in Berlin über das BDS-Movement, also Boycott, Divestment, Sanctions, wo sich die Vorbereitungsgruppe sehr stark zerstritten hat und dann pro-israelische Gruppierungen, allen voran die Ökologische Linke, aus diesem Bündnis rausgegangen sind. Das zeigt nochmal die ganze Brisanz der aktuellen Thematik, und was wir heute versuchen werden, ist mal von dieser politischen Ebene einen Schritt zurückzugehen und eher eine historische Perspektive über die Position der Arbeiterbewegung, der Sozialdemokratie zum Antisemitismus beziehungsweise zum Zionismus und danach 48 auch zu Israel einzunehmen. Dieser historische Blick zurück heißt nicht, dass man irgendwie einfach Lehren aus der Geschichte ziehen könnte, wie das häufig postuliert wird und wie Historiker immer ihre eigene Existenz auch legitimieren können. Ich glaube aber, dass es sinnvoll ist, diesen historischen Blick zurückzuwerfen, um aktuelle Problemkonstellationen auch besser nachvollziehen zu können und in ihrer historischen Genese zu verstehen. Meistens wird es dann komplizierter und verzwickter, als man eigentlich denkt. Und dieses Bedürfnis nach klarer Unterscheidung von gut, böse, richtig, falsch geht normalerweise nicht auf in der historischen Betrachtungsweise. Aber dafür sehe ich mich auch nicht veranlasst, das zu tun, sondern eher vielleicht bestimmte Gewissheiten zu erschüttern oder zum Nachdenken anzuregen. Ich bin sehr froh, auch mit Christina auf dem Podium zu sitzen, auf deren Buch Hannes schon hingewiesen hat, dass euch und Ihnen allen empfohlen sei, das wirklich eine sehr grundlegende Studie zum Verhältnis der SPD zum Nationalsozialismus nach 1945 darstellt. In der mir verbleibenden Zeit habe ich die Aufgabe, die Position bis 1945 nachzuzeichnen, und bis 1945 heißt ungefähr knapp ein Zeitraum von 100 Jahren. Das kann natürlich nur kursorisch geschehen. Insofern werde ich versuchen, bestimmte große Linien rauszuarbeiten und die dann anhand einiger Beispiele zu verdeutlichen. Der Grundkonflikt besteht immer noch zwischen zwei Positionen, wenn man es ein bisschen grobschlächtig formulieren will. Und die erste wäre, Links und antisemitisch schließen sich aus. Wer links ist, kann nicht antisemitisch sein. Das war ein Zitat des Schriftstellers Gerhard Zwerens, der das so wörtlich gesagt hat. Eine Vertreterin dieser Position heutzutage ist beispielsweise Sarah Wagenknecht, die immer wieder sagt, links und antisemitisch schließen sich aus. Die Gegenposition dazu wäre, vertreten von beispielsweise Michael Wolfsohn oder auch Edmund Silberner, einem israelischen Historiker, die argumentieren, dass die Linke eigentlich schon immer antisemitisch gewesen sei. Und zwar zurückgehend bis auf Marx' Schrift zur Judenfrage gäbe es eine Tradition des linken Antisemitismus, die sich bis heute durchzieht. Aus meiner Sicht sind diese beiden Positionen falsch. Und warum möchte ich im Folgenden auch kurz erläutern anhand eines Parforce-Ritts durch die Geschichte der Arbeiterbewegung eben von Marx oder der Marxischen Schrift bis 1945. Die sogenannte Judenfrage, wie sie zeitgenössisch auch genannt wurde, wurde im 19. Jahrhundert, vor allem Mitte des 19. Jahrhunderts, ganz breit diskutiert. Das war genau dieser gesellschaftliche Kontext, in dem es um Fragen von Emanzipation ging. Es gibt eine Schrift von Dohm von 1781 über die bürgerliche Verbesserung der Juden. Und im Zuge der europäischen Nationalstaatsgründung im 19. Jahrhundert tritt dann die Frage der Zugehörigkeit stark auf die gesellschaftspolitische Agenda. Und vor allem die Juden als größte nichtchristliche Minderheit in christlich geprägten Staaten waren ständig der Frage der Loyalität bzw. Illoyalität ausgesetzt. Also können Juden wirklich Deutsche sein oder nicht? Was müssen Juden tun, um als Deutsche zu gelten? Und in diesem Kontext wird dann gesellschaftlich auch im Vorfeld der 1848er Revolution die sogenannte Judenfrage breit diskutiert. Und auch Karl Marx hat sich in einer Schrift 1844 zu dem Thema geäußert. Der Titel seiner Schrift ist auch zur Judenfrage. Das ist eine Reaktion auf Abhandlungen des Junghegelianers Bruno Bauer, der sich in seinen Schriften gegen die Emanzipation der Juden ausgesprochen hat. Und im Gegensatz dazu trat Marx eindeutig für die politische Emanzipation der Juden als Staatsbürger ein. Allerdings ging es ihm vor allem darum, die gesellschaftlichen Grundfragen oder Grundlagen der sogenannten Judenfrage offenzulegen. Und in dieser Schrift, obwohl Marx die Emanzipation befürwortet, gibt es in einer sehr problematischen Weise eine Identifikation der Juden mit Geld. Zitat: Welches ist der weltliche Grund des Judentums? Das praktische Bedürfnis, der Eigennutz. Welches ist der weltliche Kultus des Juden? Der Schacher. Welches ist sein weltlicher Gott? Das Geld. Zitat Ende. Marx argumentiert dann, dass die Lösung der Judenfrage nur in der Aufhebung der säkularen Basis des Judentums bestehen könne, also der des Schachers. Und in letzter Instanz bedürfe es dazu der Umwälzung der Gesellschaftsordnung, also einer Abschaffung des Privateigentums und einer Veränderung der Besitzverhältnisse. Marx schließt dann seine Schrift mit folgenden Worten, Zitat: Die gesellschaftliche Emanzipation des Juden ist die Gesellschaft der Gesellschaft vom Juden, ist die Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum. Zitat Ende. Und diese Schrift bildet sowas wie den Anfang der Debatte in der Arbeiterbewegung über jüdische Emanzipation und wird sehr unterschiedlich interpretiert. Also in der kommunistischen Geschichtsschreibung, wenn man sich die Rezeption in der DDR anschaut, ist eine völlig unkritische Rezeption. Da wird das als Beginn einer materialistischen Debatte über die Judenfrage aufgefasst, wohingegen in der Kritik daran, wie vorher erwähnt, beispielsweise bei Silberner gesagt wird, das ist der Beginn des linken Antisemitismus, der hat die Grundlagen gelegt und zieht sich bis heute durch. Es gab dann mehrere Jahrzehnte keine größere Debatte in der Sozialdemokratie. Also Sozialdemokratie meint dann vor allem 1863, ADAV, LaSalle, dann gab es ja 1869 die Gründung der SDAP, dann die Vereinigung 75, nur um so ein paar Daten zu nennen. Und genau in den 1870er Jahren erfährt der Antisemitismus eine qualitative Wandlung. Es entsteht das, was man modernen Antisemitismus bzw. rassischen Antisemitismus nennt. Da gibt es dann verschiedene Vorfälle oder Ereignisse, die ganz zentral für die Entwicklung des Antisemitismus sind. Das ist vor allem der Berliner Antisemitismusstreit. Heinrich von Dreitschke, ein Berliner Professor und Herausgeber der Preußischen Jahrbücher, hat in einem Artikel die Juden als unser Unglück bezeichnet, eine Parole, die die Nationalsozialisten dann aufgegriffen haben. Und 1879 wird auch der Begriff des Antisemitismus geprägt. Davor sprach man von Judenfeindschaft, von Antijudaismus, das war eher religiös und christlich konnotiert, und ein deutscher Journalist und antisemitischer Hetzer namens Wilhelm Maar prägt den Begriff des Antisemitismus. Und dieser neue Begriff verweist auch auf eine qualitative Wandlung der Judenfeindschaft eben hin zu einem rassisch konnotierten Antisemitismus. Die Sozialdemokratie oder die Sozialdemokraten standen dieser Auseinandersetzung zuerst distanziert gegenüber, haben sich zurückgehalten und auch nicht wirklich positioniert, weil sie diese Debatte als eine interne Debatte in der Bourgeoisie aufgefasst haben, zu der die Arbeiterbewegung nicht unbedingt Stellung beziehen müsse. Es gab dann, wie gesagt, in den 1870ern und 1880ern nicht viele Äußerungen der Sozialdemokratie dazu, obwohl sich in den 1880er Jahren der Antisemitismus noch mal in einer Extremform weiter radikalisiert hat und sich auch als politische Bewegung formiert hat. Es gab beispielsweise 1882 in Dresden den ersten internationalen antijüdischen Kongress, wo auch ganz offen über mögliche Endlösungen der Judenfrage diskutiert wurde, also bis hin zu Vernichtungsfantasien schon ausgesprochen wurden. Und in den 1890ern gelangten dann zum ersten Mal antisemitische Abgeordnete in den Reichstag, 1893. Davor schon in Landesparlamenten in Hessen. Hessen war eine Hochburg des Antisemitismus. Und im Zuge dieser politischen, des politischen Zuwachses antisemitischer Parteien hat sich auch die Sozialdemokratie als Partei erstmals zu Antisemitismus geäußert. Und allen voran eben August Bebel, beziehungsweise 1892 auf dem Berliner Parteitag, wurde eine Resolution gegen den Antisemitismus verabschiedet. Und in dieser Resolution, in der Argumentation, die da gefahren wird, wird aus meiner Sicht eine Grundlage gelegt für ein Verständnis des Antisemitismus, das noch jahrzehntelang fortwirkt. Und zwar wird der Antisemitismus dort in dieser Resolution als Missstimmung ökonomisch bedrohter Schichten gedeutet, also es seien vor allem Kleinbürger und Bauern, die dem Antisemitismus anhingen. Und diese Schichten würden sich gegen einzelne Auswüchse des kapitalistischen Systems richten. Also eben das, was Börse, was so Entwicklung des modernen Kapitalismus darstellt, gegen das Finanzkapital. Und diese modernen Auswüchse würden eben in der Person der Juden zum Feind erkoren. Die Resolution argumentiert weiter, dass aber Ausbeutung eben kein genuin jüdisches Charakteristikum sei, sondern der Verkehrsform der bürgerlichen Gesellschaft selbst entspringe. Die Resolution schloss demgemäß, Zitat, die Sozialdemokratie bekämpft den Antisemitismus als eine gegen die natürliche Entwicklung der Gesellschaft gerichtete Bewegung, die jedoch trotz ihres reaktionären Charakters und wider ihren Willen schließlich revolutionär wirkt. Weil die von dem Antisemitismus gegen die jüdischen Kapitalisten aufgehetzten kleinbürgerlichen und kleinbäuerlichen Schichten zu der Erkenntnis kommen müssen, dass nicht bloß der jüdische Kapitalist, sondern die Kapitalistenklasse überhaupt ihr Feind ist und dass nur die Verwirklichung des Sozialismus sie aus ihrem Elend befreien kann. Zitat Ende. Und da ist dieses Grundmuster vorhanden, dass der Antisemitismus primär funktional und ökonomistisch gedeutet wird und außerdem angenommen wird, dass der Antisemitismus potenziell ein revolutionäres oder progressives Moment enthalte, das nur über sich selbst aufgeklärt werden müsse oder über sich selbst hinausgetrieben werden müsse. Es gibt so ein Zitat von Engels, da sagt er, die Herren Antisemiten säen, aber wir werden ernten. Also dieser Hass auf die jüdischen Kapitalisten könne aus sozialdemokratischer Sicht weitergetrieben und instrumentalisiert werden und die Antisemiten darüber aufgeklärt oder ihnen klargemacht werden, dass nicht nur die Juden, sondern der Kapitalismus als System zu bekämpfen sei. Und trotz dieser unzureichenden Analyse positionierte sich die SPD politisch sehr eindeutig gegen Antisemitismus und erklärte auch seine Bekämpfung zum Ziel. Auf dem Parteitag ein Jahr später in Köln, 1893, sprach dann Bebel zu Antisemitismus und Sozialdemokratie. Es war eine Rede, die später als Broschüre publiziert wurde und auch weitgehende oder weitreichende nachhaltige Wirkung in der Arbeiterbewegung entfaltet hat. Und Bebel argumentiert gegen einige Parteigenossen, die nämlich meinten, man müsse den Antisemitismus nicht ernst nehmen, man könne den ignorieren. Sagt Bebel, nein, wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen das ernst nehmen und wir müssen es politisch bekämpfen. Weil der Antisemitismus nicht nur eine Ansammlung von Schlagworten sei, sondern eben als politische Strömung auch ernst genommen werden müsse. Aber auch Bebel argumentiert, dass es vor allem darum gehe, die Übel zu analysieren, die den Antisemitismus hervorbringen. Und die Übel sind eben die Übel der bürgerlichen Gesellschaft. Insofern müsse die eigentliche Ursache benannt werden, und das sei die bürgerlich-kapitalistische Ausbeutung. Folglich, so Bebel, sei der Kampf gegen den Kapitalismus in letzter Instanz das einzig konsequente Vorgehen gegen den Antisemitismus. Und auch hier zeigen sich nochmal grundlegende Argumentationsmuster, die sich dann eigentlich bis 45 immer wieder zeigen, in leicht modifizierter Form. Was ich natürlich jetzt nicht machen kann aufgrund der Zeit bis 45, ist das Verhältnis zu Israel. Es gibt aber eine Beschäftigung sozialdemokratischer Theoretiker mit dem Zionismus. Und da gibt es eine Schrift, die ganz zentral ist, und zwar von dem führenden Theoretiker der Zeit der Zweiten Internationale, von Karl Kautsky, eine Schrift Rasse und Judentum, die auf ganz vielen Ebenen problematisch ist. Ich möchte aber nur kurz auf seine Kritik am Zionismus eingehen, weil die auch prototypisch ist für eine Beschäftigung in der Arbeiterbewegung, und zwar später sowohl in der sozialdemokratischen als auch in der kommunistischen Arbeiterbewegung. Kautsky kritisiert den Zionismus vor allem aus einem Grund sehr hart. Er sagt, er sei utopisch und nicht realisierbar. Palästina sei viel zu klein, es mangle an Ressourcen und es sei eine völlig wahnwitzige Idee, die europäischen Juden dazu anzuhalten, in dieses Stück Wüste auszuwandern und da irgendwie eine neue Gesellschaft auszubauen. Vor allem führe aber der Zionismus dazu, dass sich die Juden und das jüdische Proletariat nicht am Klassenkampf in ihren jeweiligen Ländern beteiligen. Insofern sei der Zionismus auch objektiv gegen eine Weiterentwicklung der Gesellschaft und gegen den Aufbau des Sozialismus gerichtet, weil er eben die Juden an der Teilnahme am Klassenkampf hindert. Und diese Kritik ist, glaube ich, nochmal vor dem Hintergrund zu, oder eine Kritik am Zionismus ist nochmal grundlegend zu unterscheiden als Kritik am Zionismus vor und nach Auschwitz. Also eine Kritik, wie sie Kautsky formuliert, ist aus seiner Perspektive als sozialdemokratischer Politiker und Theoretiker nachvollziehbar, ist aber aus heutiger Perspektive nach Auschwitz natürlich fundamental falsch. Aber das muss man berücksichtigen, wenn man sich mit der Position der SPD im Kaiserreich oder später auch in der Weimarer Republik auseinandersetzt, dass die Position damals eben noch nicht vor dem Hintergrund des Wissens über den weiteren Verlauf der Geschichte formuliert wurden. Was eine heutige Kritik am Zionismus natürlich ganz anders aussehen lässt. Können wir in der Diskussion ja gerne noch drauf eingehen. Zweifellos weist die sozialdemokratische Analyse des Antisemitismus in der Rückschau massive Mängel auf. Also funktionalistisch, ökonomistisch und so weiter. Es wird im Sinne der Antisemitismus, wird im Sinne der philosophischen Widerspiegelungstheorie als reine Konsequenz oder unmittelbare Folge der ökonomischen Verhältnisse interpretiert. Und der Antisemitismus wird eben nicht als eigenständige Ideologie oder auch als Ideologie, die eine Eigendynamik entfalten kann und handlungsleitend werden kann. Als Träger des judenfeindlichen Gedankengutes werden eigentlich nur die dem Untergang geweihten vorbürgerlichen Schichten gesehen, die mit dem sozialen Fortschritt der Gesellschaft ohnehin verschwinden würden. Damit löse sich das Problem des Antisemitismus im Zuge der Weiterentwicklung der Gesellschaft mehr oder weniger automatisch. Das ist dieses Zitat von vorher, der Antisemitismus als eine gegen die natürliche Entwicklung der Gesellschaft gerichtete Bewegung. Diese Annahme der Sozialdemokratie wurde natürlich durch die historische Entwicklung komplett widerlegt. Diese funktionalistische Einstellung zum Antisemitismus lässt sich in einem Satz gut zusammenfassen, der Bebel zugeschrieben wird, eigentlich von einem österreichischen Sozialdemokraten namens Kronawitter stammt, der gesagt hat, Antisemitismus sei der Sozialismus der dummen Kerls. Also das ist genau Antisemitismus, da gibt es dieses progressive Moment, das hat irgendwas von Sozialismus, weil es ist ja gegen bestimmte Auswüchse des Kapitalismus gerichtet, gegen jüdische Börsenspekulanten und so weiter, und man könne das dann eben weitertreiben. Trotz dieser Kritik an der Sozialdemokratie und an der sozialdemokratischen Auffassung des Antisemitismus war die SPD die politisch wichtigste Kraft im Kampf gegen den Antisemitismus, außer den jüdischen Vereinigungen, die es gab. Also der CV etwa im Kaiserreich, Zentralverein jüdischer Staatsbürger, deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Aber es war die wichtigste politische, nicht-jüdische Kraft im Kampf gegen Antisemitismus. Darüber hinaus lieferte sie trotz der Mängel, die die Analyse bietet, immer noch die überzeugendsten Versuche, die Lage der Juden und die Entstehung judenfeindlicher Ressentiments aus historischen Entwicklungen, ökonomischen Ursachen und politischen Konstellationen zu erklären. Und zwar im Gegensatz beispielsweise zu liberalen Theoretikern im späten 19. Jahrhundert begriff die SPD den Antisemitismus nicht nur als ein Überbleibsel religiöser Vorurteile aus dem Mittelalter, sondern versuchte sie als Produkt der gesellschaftlichen Verhältnisse zu interpretieren. Und ich glaube, diese Ambivalenz ist wichtig, dass bei aller Kritik an der Antisemitismusanalyse der SPD im Vergleich zu den zeitgenössischen Antisemitismusanalysen das immer noch weitergehender ist, weil es versucht hat, es, wie gesagt, aus den gesellschaftlichen Verhältnissen herzuleiten. Ein anderer Aspekt, den ich nur streifen kann, ist, dass auch in der Arbeiterbewegung, gerade bei Theoretikern, an exponierter Stelle sehr viele Juden engagiert waren. Und auch hat die SPD lange Zeit überhaupt keine Konzession an den gesellschaftlich weit verbreiteten Antisemitismus gemacht, was beispielsweise die Aufstellung Kandidaten jüdischer Herkunft anging. So waren bis 1918 ungefähr 10% der sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten jüdischer Herkunft, was weit über dem gesellschaftlichen Prozentsatz der Juden in der Weimarer Republik lag, der ungefähr bei 1 oder 1,5% war. Dennoch gab es eine Diskrepanz, wenn man sich so die Parteipresse anschaut, zwischen den politischen Positionen der SPD, zwischen Positionen, die auch jüdische Intellektuelle in der Parteiführung eingenommen haben, und antijüdischen Ressentiments, die an der Parteibasis artikuliert wurden. Oder auch bestimmte Karikaturen, die sozialdemokratische Presse ist voll von Karikaturen, die mehr als problematisch sind, also irgendwie hakennasige jüdische Kapitalisten und so, finden sich zuhauf, auch sowohl im Kaiserreich als auch in der Weimarer Republik. Und das ist eben genau diese Personifizierung gesellschaftlicher Verhältnisse dann in der Person eben des jüdischen Kapitalisten. Es gab aber im politischen Programm der SPD niemals antisemitische Äußerungen, im Gegensatz beispielsweise zu konservativen Parteien. Es war immer ganz klar, dass der Antisemitismus ein politischer Feind ist und bekämpft werden muss. Und nie Teil der offiziellen Parteilinie war. 1918, um den Parforce-Ritt weiterzumachen und so langsam auch zum Schluss zu kommen, 1918 war da eine völlig veränderte Situation, natürlich nach der Novemberrevolution, weil die SPD zum ersten Mal die führende politische Kraft war, und zwar die wichtigste politische Kraft, die den neuen demokratischen Staat unterstützt hat. Es wurde auch Friedrich Ebert, der Vorsitzende der SPD, zum Reichspräsidenten gewählt. Zum ersten Mal eben kein Adliger in diesem Amt, sondern ein einfacher Arbeiter, ein Sattlergeselle, wie Ebert dann abwertend von den politischen Gegnern genannt wurde. Und die Sozialdemokratie als wichtige Stütze der parlamentarischen Demokratie hat sich immer wieder den Vorwurf eingehandelt, eine Judenschutztruppe zu sein. Also in der Literatur oder in der Presse der Rechten, der konservativen Rechten, findet sich immer wieder Sozialdemokratie als Judenschutztruppe, weil klar war, die Weimarer Republik ist eine Judenrepublik, das war dann die Bürde, die die Weimarer Republik von Anfang an hatte, die ganze Dolchstoßlegende, dass die politische Rechte in Deutschland geschafft hat, das so hinzustellen, als ob das deutsche Militär eigentlich ungeschlagen geblieben sei und nur der Dolchstoß an der Heimatfront von der Arbeiterbewegung, Juden und anderen Feinden Deutschlands in den Rücken der Armee gerammt wurde. Und die SPD ist unabhängig von ihrem konkreten Agieren in dieser Zeit auf der politischen Rechten immer als Judenschutztruppe diffamiert wurden. Die SPD hat aber in der späten Weimarer Republik, also um 1930, immer den Einfluss der NSDAP und auch die Gefährlichkeit der NSDAP unterschätzt. Und da gibt es ein Zitat, das sehr prägnant ist in diesem Zusammenhang, das in der Parteizeitung Vorwärts am 27. Januar 1933, also 3 Tage vor der Machtübertragung an die Nationalsozialisten, zu lesen war, wo es darum ging, wird es wieder eine Diktatur unter dem deutschnationalen Adligen Franz von Papens geben oder wird eben Hitler zum Reichspräsident, zum Reichskanzler ernannt werden. Und da schreibt der Vorwärts, Zitat, entweder also der Faschingskanzler Hitler oder die Wiederkehr des Herrenreiters von Papen, dessen Kurs im Volke Stürme der Empörung und Entrüstung hervorgerufen hat. Also Hitler wird dann, Zitat Ende, Hitler ist ein Faschingskanzler, den man nicht so ganz ernst nimmt. Das war eine massive Unterschätzung eben der Gefährlichkeit der NSDAP. In dieser Zeit hat die SPD auch einzelne Zugeständnisse an die antisemitische Stimmung in der Bevölkerung gemacht und beispielsweise bei Kommunalwahlen auf die Aufstellung von Kandidaten jüdischer Herkunft verzichtet. Und dieser verhängnisvolle Opportunismus, der im Übrigen bei den Gewerkschaften noch viel schlimmer war, wo es ganze Strömungen gab, die versucht haben, ein Querfrontprojekt zu starten, und der ADGB, also Vorlauforganisation des DGB, hat auch zum 1. Mai 1933 die deutschen Arbeiter aufgerufen, dass sie für die neue Ordnung demonstrieren. Aber auch die SPD hat meines Erachtens da einen verhängnisvollen Opportunismus an den Tag gelegt, der sich auch überhaupt nicht ausgezahlt hat, weil die SPD natürlich trotzdem im Juni verboten und zerschlagen wurde. Der jüdischstämmige Sozialdemokrat Fritz Naftali, der einigen von Ihnen und euch vielleicht als Peretz Naftali bekannt ist, der später nämlich Minister in Israel war und eine der wichtigen Personen für den Kontakt zur deutschen Arbeiterbewegung, sowohl der Gewerkschaften als auch der Sozialdemokraten war, hat in einem Brief an Erich Ollenhauer am 30. September 1933 das Verhalten von Teilen der Partei aufs Schärfste kritisiert. Zitat: Denn seien wir doch ehrlich, nicht nur die Mitgliedschaft, sondern auch Bekleidung führender Stellen in der SPD und Antisemitismus haben sich nicht ausgeschlossen. Dafür haben wir von März bis Juli, also März bis Juli 33, oben und unten in der Partei zu viele Beispiele erlebt, die mir schmerzlicher waren als die Schmähungen der Nazis. Zitat Ende. Die weitere Geschichte der SPD, nur kursorisch angerissen, ist ja dann, also der Vorstand geht ins Exil, der Vorstand nennt sich dann SOPAD, geht ins Exil, zuerst nach Prag, dann später nach Paris und zerstreut sich dann nach England und in die Vereinigten Staaten von Amerika. Was sich zeigen lässt da in den Veröffentlichungen der sozialdemokratischen Exilpresse, ist immer noch eine relativierende Einschätzung der Judenfeindschaft des NS-Regimes. Und zwar wurde die Wirkmächtigkeit des Antisemitismus verkannt und der Antisemitismus immer noch funktionalistisch als ein Ablenkungsmechanismus gewertet, weil nämlich die Wahnabsichten des NS-Regimes in der Zerschlagung der politischen Opposition und der Arbeiterbewegung lägen. Ganz besonders eben hätten es die neuen Machthaber auf die Bewegung oder die Organisation der Arbeiterklasse abgesehen. So heißt es in einem Artikel, Zitat: Das Wesen des Faschismus ist nicht die Judenausrottung, sondern die Unterdrückung der Arbeiterklasse. Zitat Ende. Und auch in den späten 30er und frühen 40er Jahren hat die SPD die grausame Spezifik der Judenverfolgung nicht erkannt, sondern eben im Kontext der Verfolgung der politischen Opposition behandelt. Und diese Ignoranz gegenüber dem Charakter der Judenvernichtung, und man wusste damals noch nicht, man wusste noch nichts über das Ausmaß der Judenvernichtung, war eben nicht typisch für die Sozialdemokratie, sondern betraf alle politischen Organisationen und auch alle politischen Gegner des Nationalsozialismus. Es gab ja damals auch noch keinen Begriff für die Judenvernichtung. Der Begriff Holocaust ist eine relativ junge Entstehung, die dann in 70er Jahren aufkommt. Und auch der Begriff Shoah existierte damals noch nicht in der Form. Also es gab auch keinen Begriff, um dieses Ereignis in seiner ganzen Tragik und Grausamkeit auf den Punkt zu bringen. Ein wichtiger Grund als letzter Gedanke für die Unterschätzung der Gefährlichkeit des Antisemitismus war meines Erachtens das Festhalten am Topos des anderen Deutschland. Es gäbe das andere Deutschland. Hitler und die NSDAP repräsentierten nicht die deutsche Bevölkerung. Das heißt, in diesem Topos des anderen Deutschlands wird eine Trennungslinie gezogen zwischen dem NS-Regime auf der einen und dem deutschen Volk auf der anderen Seite. Und das deutsche Volk und vor allem die deutsche Arbeiterklasse durfte in keiner Weise mitschuld sein an dem NS-Regime oder auch an der Übertragung der Macht eben auf die NSDAP. Das heißt, jede Form der kollektiven Schuld oder auch kollektiven Verantwortung der deutschen Bevölkerung oder des deutschen Volkes, wie es damals hieß, wurde zurückgewiesen. Und das scheint mir aber psychologisch die Prämisse dafür gewesen zu sein, überhaupt Entwürfe für ein Deutschland nach dem Nationalsozialismus entwickeln zu können. Wenn man davon ausgeht, dass das ganze deutsche Volk, die deutsche Bevölkerung verantwortlich ist für den Nationalsozialismus, was macht man denn dann? Und was man dann macht, haben kleine Gruppen, die marginal waren in der sozialdemokratischen Exilopposition, getan, vor allem in England, die sogenannte Fight for Freedom-Gruppe, die sehr lesenswerte Texte geschrieben haben, die gesagt haben, der Nationalsozialismus ist keineswegs irgendwie ein Unfall in der deutschen Geschichte, sondern ist die logische Konsequenz aus einer langen Geschichte des Militarismus und des Krieges. Aber diese Gruppe war vollkommen marginalisiert. Es kurz zusammenzufassen, also die Partei hatte seit ihrer Gründung eine konsequente politische Haltung gegen den Antisemitismus, hatte immer politisch auch den Antisemitismus bekämpft, hat aber auf der Ebene der Analyse Schwachstellen, die eben bis ins Kaiserreich zurückgehen, eine sehr funktionalistische Auffassung des Antisemitismus, und das zieht sich durch bis in die Analyse des Nationalsozialismus hinein, dass eben der Antisemitismus nicht als zentrales Element des Nationalsozialismus begriffen wird, sondern die Verfolgung eben der Arbeiterbewegung in das Zentrum gestellt wird. Und das Festhalten an diesem Topos des anderen Deutschlands war ein großes Hindernis, sich ernsthaft mit dem Charakter des nationalsozialistischen Deutschlands auseinanderzusetzen. Es durfte eben nicht sein, was nicht sein sollte. Die Arbeiterbewegung konnte nicht mitverantwortlich für den Aufstieg der NSDAP sein. Und diese dominierende Einschätzung wirkt auch nach der Zerschlagung des NS-Regimes fort, als es dann eben vor allem um den wirtschaftlichen Aufbau, die Reorganisation der Partei und des politischen Lebens ging und die höchste Priorität hatten. Und da wird jetzt Christina anknüpfen. Genau. Ja, kann ich sehr nahtlos anknüpfen und versuche jetzt auch in der Kürze der Zeit ein paar wichtige Schlaglichter zu werfen auf gut 4 Jahrzehnte Nachkriegsgeschichte. Und dabei geht es mir nicht nur um das Verhältnis der SPD zu Israel, sondern auch zu den in Westdeutschland lebenden Juden und zum Phänomen des Antisemitismus seit 1945. Und Hannes hat ja in der Vorstellung vorhin schon im Grunde erläutert, was die Hauptthese meines Buches ist, und die lässt sich auch auf dieses Thema anwenden, nämlich dass die SPD mit einem dauerhaften Dilemma konfrontiert war, dass es ihr immer darum gehen musste, in ihrem Streben nach Macht Wählerstimmen zu gewinnen und darunter eben auch die Wählerstimmen möglichst vieler Millionen von Deutschen, die zuvor der NSDAP angehört hatten oder als Mitläufer zu bezeichnen sind, und eben das Streben nach einer gerechten Aufarbeitung der NS-Verbrechen, was der SPD durchaus ein sehr, sehr ernstes Anliegen war. Aber zwischen diesen beiden Interessen musste eine permanente Gratwanderung vollzogen werden, und das lässt sich eben auch im Verhältnis zum Staat Israel, zum Antisemitismus und zum Leben der Juden in Deutschland nach 1945 feststellen. Und zunächst mal gab es im Unterschied zu den anderen Parteien in der SPD durchaus eine sehr aktive Kommunikation über, und es hieß immer noch so, die sogenannte Judenfrage. Unter diesem Begriff sprachen auch selbst jüdische Sozialdemokraten nach 1945 ganz unbeirrt von allen möglichen Aspekten jüdischen Lebens, vor allem in Deutschland. Und es wurde in der SPD auch nicht davor zurückgescheut, den Massenmord an den Juden zu benennen. Das wurde dort viel deutlicher getan als zum Beispiel in den Reihen der neu gegründeten CDU. Und die Sozialdemokraten hatten schon vor Kriegsende ganz prononciert eine Wiedergutmachung für die Verfolgten und Opfer des NS-Regimes gefordert, sich dabei aber zunächst mal vorwiegend auf die eigenen Verfolgten bezogen. Gerade für die verfolgten Sozialdemokraten war es aber nach dem Krieg eine Selbstverständlichkeit, sich für die jüdischen Überlebenden zu engagieren. Das ließ sich an vielen Orten beobachten. Oftmals übernahmen verfolgte Sozialdemokraten Funktionen in der Verwaltung, in der Betreuung von Überlebenden. Und dafür war sicherlich auch ein Grund, dass es einfach zwischen diesen beiden Gruppen der verfolgten Juden und der verfolgten Sozialdemokraten zahlreiche Überschneidungen gab, gemeinsame Verfolgungserfahrungen, wenn auch unterschiedlich drastisch. Es gab also einen klaren Berührungspunkt zwischen diesen beiden Gruppen, und dabei spielten natürlich jüdische Sozialdemokraten eine wichtige Scharnierfunktion, zumal diejenigen, die sich dazu entschließen konnten, wieder nach Deutschland zurückzukehren, die dann viele andere dazu brachten, ihnen nachzufolgen. Dass viele dies aber nicht taten und zeitlebens im Ausland blieben, wohin sie geflohen waren, das war sicherlich auch dem mangelnden Feingefühl geschuldet, dass der erste Parteivorsitzende Kurt Schumacher im Umgang mit der Judenfrage immer wieder bewiesen hat. Ein Beispiel dafür: er war 1946 im Herbst auf einem Besuch in Großbritannien, gab dort eine Pressekonferenz und erklärte, dass es in Deutschland doch, Zitat, gar keine Judenfrage mehr gebe. Daraufhin gab es eine Menge Empörung bei den in Deutschland lebenden Juden. Er gab dann ein Interview für das jüdische Gemeinblatt für die britische Zone mit Karl Marx, also dem Redakteur Karl Marx, und erklärte auch in diesem Interview, dass Deutschland derzeit wohl das Land mit den, Zitat, schwächsten antisemitischen Regungen in Europa überhaupt sei. Und hat eine, bot dafür eine sehr einfache Erklärung, dass sozusagen mit dem Bekanntwerden der schrecklichen Verbrechen an den Juden sei ja nun der Antisemitismus jetzt delegitimiert und würde sozusagen gleich dann zum Verschwinden gebracht. Mir fiel eben noch das Zitat ein, das Schumacher auch mal gesagt hat, sowas wie, Antisemiten wählen ja ohnehin nicht die SPD. Also er hatte da ein ziemlich einfaches Erklärungsmuster. Man kann also durchaus von einer Art Verharmlosung und Unterschätzung des Antisemitismus in der Nachkriegszeit von Seiten der SPD sprechen. Und dies, obwohl es ja im Umfeld der DP-Lager vor allem in Süddeutschland durchaus Proteste und Ausschreitungen antisemitischer Natur gab. Und da gibt es auch ein interessantes Zitat von Heinz Putzrath, der war selbst jüdischer Herkunft, hat für Kurt Schumacher in Hannover gearbeitet nach dem Krieg, kam aus Breslau, war ursprünglich mal in der KPO und er schob die Schuld für die antijüdischen Ausschreitungen rund um die DP-Lager den Displaced Persons selber zu. Er warf ihnen vor, die hungernden Deutschen bewusst zu provozieren, indem sie ihnen ihre privilegierte Versorgungssituation vordemonstrierten. Also solche Ressentiments gab es selbst bei jüdischen Sozialdemokraten. Und da taucht im Grunde wieder dieses alte Motiv, das Erklärungsmuster für den Antisemitismus auf, nämlich die Judenfeindschaft als Begleiterscheinung des Kapitalismus und als Propagandafalle. Denn wieder einmal wurde dieser Antisemitismus als Folge sozialer Probleme und wirtschaftlicher Ungleichheit beschrieben, rund um diese DP-Lager. Und dieses Erklärungsmuster setzte sich auf jeden Fall noch eine ganze Weile fort. Das ließ sich sogar aus dem Mund jüdischer Sozialdemokraten hören. Also auf einem der ersten Nachkriegsparteitage sagte eine der ganz wenigen jüdischstämmigen Bundestagsabgeordneten der SPD, Jeanette Wolf, selbst eine KZ-Überlebende, erklärte dort auch wieder im Grunde diese gleiche Lesart des Antisemitismus, als Begleiterscheinung des Kapitalismus, als Syndrom dieses Systems, das mit dessen Verschwinden ebenfalls zum Verschwinden gebracht würde. Und sie entlastete dort auch mit sehr deutlichen Worten das deutsche Volk vom Kollektivvorwurf des Antisemitismus. Zugleich entwickelte sich so das Reden von der sogenannten deutsch-jüdischen Symbiose, die es nun wiederherzustellen gelte, zum beliebtesten Versatzstück im Reden von Sozialdemokraten über die zurückliegende Judenvernichtung und über den Umgang mit dem Antisemitismus, also so im Sinne von, die Deutschen haben einen großen Verlust erlitten, nämlich den Verlust der deutschen Juden zum Wirtschafts- und Kulturleben. Wir müssen in unserem eigenen Interesse diesen Schaden wieder gut machen und müssen dafür sorgen, dass diese Symbiose wiederhergestellt wird. Das hat Kurt Schumacher in zahlreichen Stellungnahmen immer wieder so zum Ausdruck gebracht. Und gleichzeitig ließ sich in diesen Reden immer eine gewisse Befangenheit und Verkrampftheit und Verlegenheit im Umgang mit dem Thema feststellen. Aber auch ein ganz klares Bestreben an die deutsche Bevölkerung, eine pädagogische Botschaft rüberzubringen. Also dieses ihr müsst wissen, dass es in eurem eigenen Interesse liegt, das wieder gut zu machen und diese Symbiose wiederherzustellen. Gegenüber dem 1948 gegründeten neuen jüdischen Staat Israel gab es in der SPD zunächst mal eine Menge Skepsis. Das knüpft auch an das an, was Sebastian schon gesagt hat. Zum Beispiel war die SPD immer dem antizionistischen sozialistischen Bund einer osteuropäischen Organisation sehr nahe gewesen in den Jahrzehnten vor 1945. Zugleich reagierte man mit dieser Skepsis auch auf Misstrauen aus Israel. Also die israelische Arbeitspartei Mapai hat auf 1947 auf dem Internationalen Sozialistenkongress in Zürich gegen eine Wiederaufnahme der SPD in diese Organisation votiert und die anwesende Vorsitzende Golda Meir weigerte sich dort auch Kurt Schumacher die Hand zu schütteln. Darauf reagierte die SPD wiederum mit intensiven Bemühen und Signalen, die zeigen sollten, dass sie sich als Vorreiter in der Wiederannäherung und in der Versöhnung begreifen wollte. So wurde zum Beispiel 1949 ein Rechenschaftsbericht erstellt von der SPD, in der minutiös, also nicht nur das Bekenntnis zur Wiedergutmachung, zur Bekämpfung des Antisemitismus und so weiter eine Rolle spielte, sondern auch eine pedantische Aufzählung, wie viele jüdische Sozialdemokraten in welchen Parteigremien, in welchen Parlamenten vertreten sind. Also hier spürte man einen deutlichen Rechtfertigungsdruck und Legitimationsdruck. Und im Bundestag hat Kurt Schumacher dann einen wirklich beeindruckenden Kontrapunkt gesetzt gegen Konrad Adenauers erste Regierungserklärung, der darin nämlich die zurückliegende Katastrophe und Vernichtung der Juden im Grunde nur kurz gestreift hatte. Und Kurt Schumacher hat ihn scharf dafür kritisiert und gesagt, dass das zu matt und zu schwach gewesen sei, was er zu diesem Thema gesagt habe, und dass es die, Zitat, Pflicht jedes deutschen Patrioten sei, jetzt die Geschicke der deutschen und europäischen Juden in den Vordergrund zu stellen und für Wiedergutmachung zu sorgen. In den Verhandlungen um das Wiedergutmachungsabkommen mit Israel, Anfang der 50er Jahre, war es auch ein jüdischer Sozialdemokrat, Jakob Altmaier, der eine sehr wichtige Vermittlerrolle spielte. In der Anbahnung der Gespräche mit der israelischen Regierung und mit der Claims Conference. Und das geschah tatsächlich auf Bitten Konrad Adenauers, der wusste, dass er mit Altmaier jemand hat, der sozusagen die Brücke bauen kann. Und ohne die beschlossene Zustimmung der SPD-Fraktion im Bundestag wäre es Adenauer weder gelungen, dieses Luxemburger Abkommen, was dann beschlossen wurde, zu ratifizieren, noch das ein Jahr später verabschiedete Bundesentschädigungsgesetz zur individuellen Entschädigung von NS-Verfolgten zu verabschieden. Das hat also nur mit den Stimmen der SPD funktioniert, denn in den Reihen von Union und FDP gab es einfach zu wenige Befürworter dieser Gesetzesvorhaben. Die Mehrheit der Deutschen stand der Wiedergutmachung ganz klar skeptisch, wenn nicht sogar ablehnend gegenüber. Das wurde als eine zusätzliche, wenn nicht gar ungerechtfertigte Belastung des ja ohnehin geplagten deutschen Volkes empfunden zu dieser Zeit. Also das waren jetzt nicht meine Worte. Und das betraf bei weitem nicht nur die Anhänger der Regierungsparteien, sondern eine Umfrage von 1952 ergab, dass auch in der SPD nur 13% der Parteimitglieder ohne Einschränkung für das Wiedergutmachungsabkommen mit Israel votierten. Knapp 30% unterstützten es, befanden die Zahlungen aber für zu hoch. Und fast die Hälfte der SPD-Anhänger sah überhaupt keine Notwendigkeit für ein solches Wiedergutmachungsabkommen. Daher, das habe ich schon angesprochen, versuchte die SPD in der öffentlichen Kommunikation über die Wiedergutmachung der deutschen Bevölkerung das durch eine Art von Kosten-Nutzen-Rechnung plausibel zu machen. Wenn sozusagen, wenn wir Wiedergutmachung leisten, tun wir uns selbst einen Gefallen. Inwieweit das funktioniert hat, möchte ich nicht wirklich beurteilen. Zugleich beklagten sich Sozialdemokraten eigentlich über Jahrzehnte hinweg immer darüber, dass ihr Engagement für die Wiedergutmachung zu wenig gewürdigt werde und geworden sei, dass das ganze Abkommen sozusagen immer als Verdienst Konrad Adenauers öffentlich kommuniziert worden sei. Dann aber Ende der 50er Jahre, das hat jetzt das ist ein lokalhistorischer Aspekt, es wird allen natürlich bekannt sein, gab es hier in Köln die sogenannte Schmierwelle, die neu eingeweihte Synagoge wurde geschändet. Und es gab ja dann eine ganze Reihe von Trittbrettfahrer-Aktionen, nicht nur in Deutschland. Und hier setzte sich die SPD ganz klar von den Unionsparteien ab, indem sie diesen Vorfall nicht bagatellisierte und nicht banalisierte als dumme Jungenstreich, wie Konrad Adenauer ja damals sagte, sondern sie verwehrte sich dagegen, das in dieser Form zu bagatellisieren, sagte, dass es jetzt nicht darum gehen könne, nur über den Schaden zu reden, den diese Vorfälle für das deutsche Ansehen im Ausland bedeuten könnten. Und SPD-Vertreter forderten in diesem Zusammenhang erstens eine Verschärfung des Strafmaßes für antisemitische Übergriffe, neue Konzepte in der historisch-politischen Bildung und insgesamt eine offenere Auseinandersetzung über diese Unratecken, wie es damals zum Beispiel aus dem Mund von Carlo Schmid hieß. Und sie forderten die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel. Das war zu dem Zeitpunkt in der Union noch ganz klar mehr als umstritten. Die SPD verbesserte in dieser Zeit auch klar ihre Beziehungen zur israelischen Arbeitspartei. Es gab dann die ersten offiziellen Besuche in Israel durch Erich Ollenhauer, ein paar Jahre später auch durch Willy Brandt. Es wurde ein Vertreter der israelischen Schwesterpartei zum SPD-Parteitag eingeladen. Und auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene hat sich die SPD dann in den 60er Jahren tatsächlich in eine Pionierrolle begeben. Kaum waren die Reisebestimmungen gelockert für Israel. 1961 haben sich zahlreiche Reisegruppen, zum Beispiel von ehemals verfolgten Sozialdemokraten, nach Israel aufgemacht. Und da gibt es eine sehr schöne Quelle, einen Reisebericht über diese Fahrt Aachener verfolgter Sozialdemokraten nach Israel. Ein begeisterter Bericht, allerdings gespickt mit klassischen philosemitischen Stereotypen. Und mit so einem Unterton, der ganz klar ein Identifikationsbedürfnis dieser Sozialdemokraten mit den jüdischen exilierten Verfolgten dort zeigt und auch das Bedürfnis nach einer Parallelisierung ihres Schicksals mit dem der dort lebenden Juden. Also das war, wenn man das liest, ist unheimlich anrührend und ernsthaft gemeint, aber dieser Bericht steckt immer noch voller nicht nur Stereotype und gewisser Vorurteile, sondern auch voller Verlegenheit, Beklommenheit, Verkrampftheit im Umgang mit diesem Thema. Also das lässt sich noch bis weit in die 70er, 80er Jahre beobachten eigentlich. Die diplomatischen Beziehungen habe ich ja schon angesprochen. Also die Mehrheit der SPD-Anhänger befürwortete die Aufnahme der Beziehungen. Und die Sozialdemokraten spielten ungefähr zur gleichen Zeit auch eine sehr wichtige Rolle bei der Gründung der deutsch-israelischen Gesellschaft. Dennoch gab es auch aus den Reihen der Mitglieder und Anhänger Kritik an den diplomatischen Beziehungen und das sogar aus dem Munde ehemals verfolgter Sozialdemokraten. Zum Beispiel einer, der sich darüber beschwerte, er könne immer noch nicht verstehen, warum die Menschen in Israel mit der Wiedergutmachung immer noch nicht zufrieden seien. Er sei selbst im Dritten Reich verfolgt worden und verstehe nicht, warum ausgerechnet er für diesen Schaden mitbezahlen müsse, der von den Nazis verursacht worden sei. Ein anderer, etwas jüngerer Sozialdemokrat protestierte oder beschwerte sich über die in Israel stattgefundenen Proteste gegen die Amtseinführung des ersten deutschen Botschafters. Auch er schrieb, er habe noch nie verstanden, warum seine Generation für etwas bezahlen müsse, was sie nicht zu verantworten habe. Von den Israelis könne man doch etwas mehr Dankbarkeit und Anerkennung erwarten für die deutschen Wiedergutmachungs- und Versöhnungsbemühungen. Stattdessen müsste sich der deutsche Botschafter dort als Nazi-Offizier beschimpfen lassen. Jetzt komme ich zur Großen Koalition. Die SPD kam jetzt in Teilregierungsverantwortung. Willy Brandt wurde Außenminister. Und für ihn war sehr typisch eine dialektische Rhetorik im Umgang mit der NS-Vergangenheit. Immer sozusagen zukunftsweisend reden, es gibt einen Generationswechsel, wir müssen vorankommen, aber wir dürfen dabei die Vergangenheit nicht vergessen. Das Lernen aus der Geschichte war damals so ein Schlagwort, das in aller Munde war. Und zugleich war jetzt eben immer öfter von den viel zitierten normalen Beziehungen zu Israel die Rede. Und Brandt betonte, dass der Umgang mit Israel nun nicht mehr nur allein auf moralischen Verpflichtungen beruhen könne, sondern auch auf realpolitischen Interessen. Der Sechstagekrieg 1967, da reagierten die Deutschen ja insgesamt mit recht viel Sympathie zunächst und auch die SPD mit einer Ausnahme. Auf der Partei Linken und gerade bei den Jusos begann in dieser Zeit, setzte ein Wandel ein, da wuchs die Kritik an der israelischen Besatzungspolitik, verbunden mit der generellen Imperialismuskritik der Jusos und der Linken zu dieser Zeit und verknüpft mit ihrer allgemeinen Solidarisierung mit Befreiungsbewegungen in aller Welt, befeuert auch noch durch die ganze Axel Springers sehr, sehr israelfreundliche Einstellung zu dieser Zeit und seiner gleichzeitigen Kritik an der Studentenbewegung. Aber auch Willy Brandt sorgte dann, als er Kanzler wurde, für Unmut, nicht nur unter den deutschen Juden, sondern auch in Israel, weil er nämlich in seiner Regierungserklärung von 1969 kein Wort über Israel oder das jüdische Volk oder die Juden in Deutschland, aber auch nicht über die deutschen NS-Verfolgten verlor. Die beschwerten sich genauso darüber. Und bei ihm genoss eben die neue Ostpolitik klare außenpolitische Priorität. Und die stand ja auch im Zusammenhang nach der Absage an die sogenannte Hallstein-Doktrin, also dass man nicht mehr kategorisch nicht mit Staaten zusammenarbeiten wollte, die mit der DDR diplomatische Beziehungen unterhielten. Das heißt, das Ganze betraf auch die Beziehungen zu den arabischen Staaten und führte bei der SPD zu einer immer mehr auf Neutralität fixierten Politik gegenüber Israel. Dennoch merkte Brandt, dass er da gewisse Unterlassungen in seiner Rede verschuldet hatte und hat sich dann sozusagen mit seinem Kniefall, da gibt es verschiedene Theorien darüber, inwieweit das auch ein Signal an die jüdische Bevölkerung in Deutschland und außerhalb sein sollte, aber vor allem mit einer Ansprache zur Woche der Brüderlichkeit hier in Köln im Frühjahr 1971, darin hat er nochmal sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass, Zitat, sich aus der Unauslöschlichkeit des millionenfachen Mordes an den Juden Europas eine unabänderliche Besonderheit des deutsch-israelischen Verhältnisses ergebe, die Rolle des arroganten Weltmoralisten stehe Deutschland hier nicht zu und bei allen Bemühungen um einen friedlichen Ausgleich im Nahen Osten bleibe es eine, Zitat, unumstößliche Prämisse, das Lebensrecht Israels nicht in Frage stellen zu lassen. Auf Parteiebene verbesserten sich die Beziehungen zu Israel im Grunde immer mehr. Golda Meir lud jetzt eine SPD-Delegation unter Leitung von Herbert Wehner sogar in ihre Privatwohnung ein, wo sie 24 Jahre zuvor sich noch eben geweigert hatte, Kurt Schumacher die Hand zu schütteln. Dann kam Brandts bereits angesprochener Israel-Besuch 1973. Da gibt es andere Leute, die dazu viel mehr geforscht haben als ich, zum Beispiel Jenny Histermann. Das Buch kommt ja jetzt demnächst raus. Und da, auch da bemühte er sich wieder um diese immer auf Ausgleich zielende Rhetorik, sozusagen, wir müssen in eine neue Zukunft blicken, es hat ein Generationenwechsel stattgefunden, die Vergangenheit müsse auch in Fragen der Wiedergutmachung nun einen gewissen Abschluss finden, aber er betonte dabei immer auch die besondere moralische Verpflichtung Deutschlands gegenüber Israel und daran, Zitat, ändere auch die Unbefangenheit der jungen Generation nicht. Und jetzt kurz zu dieser Kontroverse, die es gab 2014, nachdem eben dieser Zeitungsartikel von Michael Wolfson und einem israelischen Publizisten in der Welt erschienen war. Die beiden werfen Brandt eine Unterlassungsschuld mit Blick auf den Yom Kippur-Krieg 1973 vor. Er habe nämlich die Bitte Golda Meirs ignoriert, sich als Vermittler zwischen Israel und Ägypten zu betätigen und trage daher eine Mitschuld, nicht nur am Ausbruch des Krieges, sondern mittelbar auch an dessen wirtschafts- und außenpolitischen Folgen, Stichwort Ölpreiskrise. Israel, so Wolfson, sei in der Nahoststrategie der Bundesregierung ein Störfaktor gewesen und im Kabinett Brandt-Scheel habe ein unfreundlicher, geradezu gehässiger, stammtischnaher Grundton gegenüber Israel geherrscht. Und das konnte, wie ich finde, der Historiker Wolfgang Schmidt, das Buch wurde ja schon gezeigt, recht stichhaltig widerlegen auf der Grundlage zusätzlicher Quellen. Also ich glaube, man kann vor allem Brandt ganz gewiss keinen gehässigen, stammtischnahen Tonfall im Umgang mit diesem Thema vorwerfen. Was Scheel betrifft, ist das Ganze sicherlich kritischer zu sehen. Dennoch, was daran durchaus stimmt an der Kritik ist, die Nahostpolitik war nicht Brandts außenpolitische Priorität und auch nicht unbedingt sein Steckenpferd, sondern, habe ich jetzt die Nahostpolitik gesagt? Also nein, die Nahostpolitik war nicht seine Außen-, genoss keine politische Priorität. Und ebenso wie Brandt lehnte auch sein Nachfolger Helmut Schmidt es ab, dass Deutschland, die Bundesrepublik, eine Vermittlerrolle im Nahostkonflikt einnehmen sollte. Zugleich, die Jusos habe ich ja bereits erwähnt, das wurde noch ein bisschen heftiger Anfang der 70er Jahre, also im Zuge dieser Renaissance des Marxismus in der SPD, dieses Linksrucks, verabschiedeten die Jusos 1973 eine Deklaration, in der sie sich für das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser aussprachen und einen kompletten Rückzug der Israelis aus den besetzten Gebieten forderten. Und das führte nicht nur innerhalb der Partei und vor allem auf dem traditionell israelfreundlichen rechten Parteiflügel zu Irritationen, sondern auch in Israel selbst, nämlich die Jugendorganisation der Arbeitspartei, brach dann für ein paar Jahre den Kontakt zu den Jusos ab. Dann gab es 1975 den ersten Staatsbesuch eines israelischen Ministerpräsidenten in Deutschland von Yitzhak Rabin. der lud Schmidt seinen Amtskollegen zu einem Gegenbesuch ein, den Schmidt aber bis zum Ende seiner Amtszeit nie erwidert hat. Warum? Vor allem ab 1977, nach dem Regierungswechsel in Israel, dem Antritt der Likud-Partei, verschärften sich die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, was aber vor allem auch an einem persönlichen Antagonismus zwischen Schmidt und Menachem Begin lag, die sich überhaupt nicht gut verstanden, obwohl sie sich, glaube ich, nie begegnet sind. Es gab dann einen Schlagabtausch, der seinen Höhepunkt Anfang der 80er Jahre erreichte und vor allem über die Medien ausgetragen wurde. Das ging im Grunde schon los mit Schmidts Auschwitz-Besuch 1977, den er ja im Unterschied zu Brandt absolviert hat. In seiner Rede, die er dort hielt, legte er den Akzent sehr stark auf die deutsch-polnische Aussöhnung und auf die Geschichte der deutschen Widerstandsbewegung. Die Begriffe Juden oder Jüdisch kamen in seiner Rede dort nicht vor. Und das konnte natürlich bei jemandem wie Begin, der selbst den Holocaust in Polen überlebt hatte, nur das Misstrauen gegenüber Schmidt verstärken. Und dann eben Anfang der 80er Jahre gab es mehrere Vorfälle, die das Ganze weiter anheizten. Schmidt lehnte es im Frühjahr 1980 erneut ab, zu einem Staatsbesuch nach Israel zu reisen und begründete das damit, dass es, Zitat, wenige Völker gebe, die weniger geeignet sind, nach Auschwitz und nach alledem den Israelis Ratschläge zu geben, als wir Deutschen. Daher solle man die Deutschen auch nicht zwingen, uns dort auf den Präsentierteller zu setzen. Ein halbes Jahr später war im Spiegel zu lesen, Schmidt habe Begin als eine Gefahr für den Weltfrieden bezeichnet. Das wurde zwar dementiert vom Bundeskanzleramt, aber konnte die Empörung in Israel nicht wieder eindämmen. Begin konterte darauf mit einem Kollektivschuldvorwurf, dass also die Deutschen ihrer Gesamtheit für den Holocaust verantwortlich seien. Ende April 1981 sprach Schmidt dann im Fernsehen von der historisch begründeten Verantwortung der Bundesrepublik gegenüber bestimmten Nationen, erwähnte aber nicht das jüdische Volk. Bei anderer Gelegenheit wiederum bezeichnete er die deutsche Unterstützung für das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser als eine historisch begründete moralische Verpflichtung. Begin reagierte darauf, indem er ihm nackte Arroganz vorwarf, und er nannte es eine Frechheit seiner Generation der Vernichtung und der jüdischen Wiedergeburt, Zitat, zu sagen, dass Deutschland eine Schuld gegenüber den Arabern habe. Und dann ließ er sich auch noch zu Mutmaßungen über Schmidts NS-Vergangenheit hinreißen, über seine Beobachterposition im Prozess gegen die Widerstandskämpfer des 20. Juli, aber er stellte auch Mutmaßungen an über seine potenzielle Beteiligung an Wehrmachtsverbrechen an der Ostfront, was wiederum von der Bundesregierung zurückgewiesen wurde und so weiter. Also es gab auf Seiten Begins sehr, ganz klar ziemlich holzschnittartige Pauschalverurteilungen in deutscher Richtung und vor allem an Schmidt gerichtet. Und Schmidt wiederum hantierte ziemlich unbedacht mit historischen Analogien. Und das spiegelte sich im Grunde auch darin wider, dass Anfang der 80er Jahre das Israelbild der Deutschen auf einem absoluten Tiefpunkt anlangte, vor dem Hintergrund des ersten Libanonkrieges erst recht. Und auch die verfolgten Sozialdemokraten reagierten sehr empfindlich auf Begins Äußerungen. Es gab da eine Pressemitteilung, da hieß es, die verfolgten Sozialdemokraten empfänden die Anwürfe von ihm nicht nur als eine Beleidigung derjenigen Deutschen, die sich seit Kriegsende für die Wiedergutmachung engagierten, sondern auch als eine, Zitat, Verhöhnung aller deutschen Widerstandskämpfer, die gemeinsam mit ihren jüdischen Mitbürgern verfolgt, in Konzentrationslagern misshandelt und ermordet wurden. Mit seinen unhistorischen Äußerungen ebne er einem neuen Antisemitismus in Deutschland den Weg und schütte nur Wasser auf die Mühlen derjenigen, die eine Aufarbeitung der NS-Verbrechen zu verhindern versuchten. Dass sich diese einstigen Widerstandskämpfer in der SPD von Begins Äußerungen angegriffen oder nicht ausreichend gewürdigt fühlen, ist durchaus nachvollziehbar, aber dennoch machten sie sich damit eine Argumentation zu eigen, die den Anstieg des Antisemitismus in Deutschland als eine zu erwartende und im Grunde nachvollziehbare Reaktion auf Provokationen von außen erklärte. Und damit, das war im Grunde gleichzeitig eine Art Externalisierung und Relativierung des Antisemitismus. Jetzt komme ich noch kurz zu den 80er Jahren, als dann in Deutschland Helmut Kohl an die Macht kam und seine berühmte geistig-moralische Wende proklamierte, hat sich die SPD in den Folgejahren sehr, sehr dezidiert gegen diese Politik der Normalisierung des Verhältnisses der Deutschen zur NS-Vergangenheit gewandt und war sehr empört über Kohls Israelreise 1984 und seinen Ausspruch von der Gnade der späten Geburt. Da gab es eine Bundestagsdebatte, in der Kohl von dieser Reise berichtete. Und da sagte Horst Ehmke, sein Geburtsdatum sei kein Verdienst des Kanzlers und es gestatte ihm in seinem politischen Amt nicht, sich, Zitat, bei allen gegenteiligen Lippenbekenntnissen dann doch außerhalb des geschichtlichen Zusammenhangs unseres Volkes zu stellen. Und Annemarie Renger zum Beispiel fand für Kohls Auftreten in Israel ebenfalls sehr vernichtende Worte. Sie sagte, jener neudeutsche Stil der Unverwüstlichkeit und der permanenten guten Laune lasse ihr mittlerweile wirklich das Mitlachen im Halse stecken. Also in dieser Zeit hat sich die SPD nochmal sehr, sehr prononciert, eben im Kontrast zu der neuen unionsgeführten Regierung, für das Thema Aufarbeitung der NS-Vergangenheit insgesamt eingesetzt. So, an diesem Punkt endet im Grunde meine Kenntnis, die irgendwie durch Forschungsergebnisse unterfüttert ist. Aber habe ich noch? Nee, ich habe keine doch, Zeit doch, mehr. Du hast. Für ein paar kritische Bemerkungen immer noch. Also was die Zeit nach dem Ende der Ära Kohl betrifft, oder sagen wir eher sogar noch die Zeit seit dem Jahr 2000, gibt es sicherlich so ein paar Episoden, die man noch erwähnen sollte für die Diskussion. Denn das Thema Antisemitismus und auch der Umgang mit Israel wird doch immer wieder auch in der SPD zum Thema öffentlicher Debatten, die öfter emotional als sachlich geführt werden. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel Franz Müntefering's berühmter Spruch über die Heuschreckenschwärme anonymer Investoren, die auch über Deutschland herfielen. Die wurden damals auch von Wolfsohn sehr scharf kritisiert, der das als Anspielungen auf klassische antisemitische Stereotype in antikapitalistischem Gewand kritisierte, was von der SPD wiederum sehr scharf zurückgewiesen wurde. Da wäre auch der dezidierte Wandel der Juso-Position, also was ich eben geschildert habe, über die frühen 70er Jahre. Inzwischen haben die Jusos, muss ich den hier anwesend wahrscheinlich nicht erklären, eine sehr prononciert israelfreundliche Haltung entwickelt. Jetzt kriege ich einen Hustenanfall und breche vielleicht lieber ab. Meinst du? Aber das ist ja jetzt gerade noch spannend. Soll ich mal auf den Rücken schlagen? Na gut. Ich kann das ja gleich in der Diskussion, genau. Ja, vielen herzlichen Dank für die beiden Vorträge. Wir gehen jetzt wie folgt vor. Ich mache jetzt knappe Fragen, zwei Stück auf dem Podium und wir diskutieren kurz auf dem Podium und dann öffnen wir auch schon ganz schnell ins Publikum, weil ich glaube, Sie und ihr habt das Recht, jetzt auch zu Wort zu kommen. Ich fand einen Punkt, den ich jetzt als ersten aufgreifen wollte, besonders interessant. Das ist die Beschäftigung mit dem Zionismus in der SPD. Da hast du ja auf Karl Kautskys Schrift hingewiesen. Mich würden nochmal so Mehrheitsverhältnisse, Proportionen in der SPD der 10er, 20er Jahre interessieren in dieser Frage. Es gab ja mit Oskar Kohn auch im Reichstag einen prominenten Poale-Zionisten in der SPD-Reichstagsfraktion der sich sehr auch für die zionistische Sache stark machte. Und da frage ich mich halt, wie diese Arbeit der Zionisten von Poale Zion da im Verhältnis zu der Parteitheoretiker Seite zu bewerten sind. Und das würde mir dann auch gleich noch die Anschlussfrage gestatten zur Nachkriegszeit. Da würde mich interessieren, wie es zu diesem Wandel von dieser bundistischen, also ob du darüber einen Aufschluss hast, wie es zu diesem Wandel von dieser bundistischen Orientierung an dem Arbeiterbund, der ja klassisch antizionistische Politik verfolgte, hin zu der Orientierung an Aussöhnung mit Israel kam, ob da so prozessanalytisch du noch irgendwas sagen kannst. Aber das wären meine kurzen Fragen auf dem Podium. Die Fragen sind zwar kurz, aber sehr grundlegend. Ich versuche trotzdem, das knapp zu beantworten. Der Bezugspunkt für eine Positionierung der SPD oder der deutschen Arbeiterbewegung war primär auch die jüdische Arbeiterbewegung. Und die jüdische Arbeiterbewegung ist in erster Linie ein Phänomen in Osteuropa. Also damals noch im zaristischen Russland, beziehungsweise dann nach 1918 auch in Polen. Und es gab in der jüdischen Arbeiterbewegung die beiden großen Strömungen, die auch genannt wurden. Das eine war Poale Zion, also die Arbeiter Zions. Das war eine zionistisch ausgerichtete Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung. Und die sehr viel stärkere Gruppierung war der sogenannte Bund. Und der Bund war antizionistisch ausgerichtet und mit einer ähnlichen antizionistischen Argumentation, wie sie auch Karl Kautsky betrieben hat. Der Bund hat gegen den Zionismus argumentiert, wenn wir uns dieser komischen Idee anschließen, irgendwo in der Wüste einen eigenen Judenstaat zu gründen, dann hindern wir uns daran, am Klassenkampf in Polen bzw. im zaristischen Russland teilzunehmen. Und das eigentliche Ziel sei es, eben die Verhältnisse in den jeweiligen Ländern umzustürzen. Und das ist eben genau diese Kritik am Zionismus, die dann auch bei Kautsky auftaucht. Und Kautsky war der wichtigste Parteitheoretiker innerhalb der SPD und repräsentierte durchaus auch die Mehrheitsposition innerhalb der Partei. Es gab dann einen wichtigen, nicht nur Kohn, den du genannt hast, sondern es gab einen anderen wichtigen Theoretiker, der sich gegen Kautsky positioniert hat, und das war Eduard Bernstein. Und Bernstein und Kautsky sind ja bekannt aufgrund dieser sogenannten Revisionismusdebatte, also in den späten 1890ern, wo es um die Frage, platt formuliert, Revolution oder Reform ging. Und Bernstein hat der auch zuerst antizionistisch war, aber dann im Zuge vor allem der Pogrome in Osteuropa, und es gab Anfang des 20. Jahrhunderts sehr grausame Pogrome, Kischinjew ist so Kischinjew 1903, also heutiges Moldawien, gab es ein massives Pogrom, es gab diese Auswanderungswellen, dann osteuropäische Juden oder die Flucht vor dem Pogrom. Und im Zuge dieser Auseinandersetzung dann mit dem jüdischen Schicksal in Osteuropa, mit Verfolgung, Diskriminierung, hat Bernstein sich zunehmend einer prozionistischen Position angenähert und hat dann auch den Zionismus als eine reale Lösung oder eine realpolitische Antwort auf den Antisemitismus in den europäischen und auch in der deutschen Gesellschaft begriffen. Und ich glaube, in dieser Konstellation, deswegen habe ich das auch so personalisiert, Kautsky repräsentiert den linken Flügel, Bernstein repräsentiert den reformorientierten, eher rechten Flügel. Und das zieht sich, glaube ich, durch bis in die Nachkriegszeit, dass je linker der Flügel in der SPD, desto antizionistischer. Und je rechter, also es waren auch nach dem Krieg, es war eher die Parteirechten, also auch Annemarie Renger und so, die eine dezidiert pro-israelische Haltung hatten. Und das ist so, ich bin in vielen Punkten keineswegs sympathisierend mit dem rechten Flügel der SPD, aber in außenpolitischen Fragen waren sie häufig klüger als der linke Flügel. Und das ist im Übrigen was sich jetzt in einer ähnlichen Konstellation auch in der Linkspartei abzeichnet. Je radikaler, antiimperialistischer und linker, desto katastrophaler die außenpolitischen Positionen, wohingegen die reformistischen Leute da sehr viel aus meiner Sicht bessere Position vertreten. Und ich glaube, diese Konstellation, die lässt sich eben zurückverfolgen bis ins Kaiserreich, so viel vielleicht als Versuch einer kurzen Antwort. Ja, ich glaube, es gab keine offene, spezifische Diskussion in der SPD nach dem Krieg darüber, was ist unser Verhältnis zu Israel, was ist unser Verhältnis zum Zionismus, sondern ich glaube, das hat sich so in den Jahren zwischen 1948 und den frühen 60er Jahren einfach langsam herauskristallisiert, dass mit dem Eintreten für die Wiedergutmachung und die damit verbundenen Gesetze und Abkommen, mit dieser grundsätzlichen Solidarisierung mit den jüdischen Überlebenden, dann auch das Verständnis für das Existenzrecht dieses Staates gewachsen ist. Und das lag eben auch viel an dem individuellen Engagement einzelner Sozialdemokraten. Wie überhaupt das ganze Thema Wiedergutmachung, es gab da so ein paar ganz bestimmte Figuren in der SPD-Bundestagsfraktion, zum Beispiel Adolf Arndt wäre einer, die sich für dieses Thema mit besonders großem Interesse angenommen haben und die, glaube ich, auch dafür sorgen konnten, das Ganze in der Partei zu einem immer konsensfähigeren Thema zu machen. Und ich meine, der Bund war ja dann nach dem Krieg sowieso nur noch eine Exilorganisation. Da gab es ja einmal nochmal eine Wortmeldung, als Kurt Schumacher sich mit Waffen-SS-Generälen traf, Anfang der 50er Jahre. Da protestierte der Liebmann Herrsch, der im Grunde letzte Vorsitzende des Bundes, der jetzt inzwischen in der Schweiz lebte, ganz heftig gegen diese Fühlungnahme der SPD zu einem Interessenverband ehemaliger Waffen-SS-Angehörigen, aus gutem Grund. Aber ansonsten gab es da eigentlich kaum mehr Kontakte. Und die SPD war natürlich auch darauf angewiesen, sozusagen eben in der internationalen, in der sozialistischen, wieder als gleichberechtigter Partner anerkannt zu werden. Und man war sehr erleichtert, dass irgendwann auch Israel sozusagen dieser Zusammenarbeit wieder geneigter war als zu Beginn. Ja. Ich danke beiden Referentinnen und Referenten für die engagierten Vorträge, die engagierte Diskussion. Ich glaube, wir haben eine Menge gelernt. Und ich kann nur jedem die beiden Bücher empfehlen, die jetzt gar nicht nur mit dem Thema zu tun haben. Also bei Christina mehr, bei Sebastian denkt man, na, der jüdische Mai 68, das hat vielleicht gar nicht so viel mit linken Antisemitismus zu tun, aber das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Ich habe das Buch per Zufall vor kurzem rezensiert und da geht es zum Beispiel um solche mikropolitischen Geschichten, warum die jüdischen linken Aktivisten in Frankreich eben nicht ins PLO-Ausbildungslager fahren, wie ihre deutschen terroristischen Genossen. Viele andere Fragen gibt es an den beiden Büchern noch erhellend nachzulesen. Ich kann die wirklich nur mit Nachdruck empfehlen. Und jetzt zum Abschluss habe ich, bevor wir die Veranstaltung beenden, noch einen Hinweis von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Kölner Bündnis gegen Antisemitismus Köln. Nein? Bündnis gegen Antisemitismus Köln, Entschuldigung. BGA. Hat an der hiesigen Universität gerade Judith Butler, die amerikanische Gender-Theoretikerin, eine Albertus Magnus-Professur in diesem Semester inne. Was heißt, dass sie hier Vorlesungen hält, unter anderem ja heute in Konkurrenz zu uns. Und das Kölner Bündnis gegen Antisemitismus führt am kommenden Montag, nachdem letzte Woche schon ein spannender Vortrag mit Stefan Griegert hier stattgefunden hat, einen Vortrag von Merle Stöver an zu Antisemitismus in feministischen Kontexten. Denn die Kritik auf der eigenen Seite ist sowieso das Wichtigste. Und das setzt das Bündnis gegen Antisemitismus Köln fort. Ein bisschen haben wir heute auch in eigenen Gefilden gewildert. Und ich hoffe, dass Sie und ihr alle viel von der Veranstaltung mit nach Hause nehmt. Redet gerne drüber. Und ich freue mich auf der nächsten Veranstaltung. Ja, wir gehen jetzt gleich noch in das Café 43. Ja, da gibt's Pizza und allerdings laden wir niemanden dazu ein, außer den Referenten. Ich meinte, wir laden, wir zahlen das Essen nur für die Referenten. Wir laden natürlich alle herzlich ein, mitzukommen. So, vielen Dank. Jetzt habe ich kurz die Kurve gekriegt.